Der Moor von Sophie von Adelung. Es war in einem Dörflein, wo eine durchreisende kleine Schaubude, die sich Zirkus nennt, nun schon fast seit einer Woche weilte, aufgehalten durch die schwere Erkrankung des Direktors. Das war ein großes Ereignis für das einsam gelegene Walddorf, wo dergleichen noch nie gesehen worden war, umso mehr, da alle paar Tage, so gut es eben gehen wollte, eine Vorstellung unter der Leitung der Frau Direktor stattfand. Denn die Zirkusleute mussten verdienen, um leben zu können in der teuren Zeit, und Arzt und Arzneien für den Kranken waren teuer. Die Dorfkinder alle waren ganz aufgeregt durch die Anwesenheit der Artisten, wie sich die Zirkusleute nannten, und umlagerten förmlich den Platz hinter der Apotheke, wo die geheimnisvollen Wagen standen, die fast wie kleine Häuser auf Rädern aussahen, mit Fenstern, an denen Vorhänge prangten, und wo sogar außen auf den Simsen, man denke nur, blühende Geranien und ein Fuchsienstock standen. Das Wunderbarste aber waren natürlich die Zirkusleute selber. Und die Kinder konnten stundenlang zusehen, wie diese aus- und eingingen, trotzdem sie oft unter Schelten und Drohungen weggeschickt wurden. Der Zirkus selber bestand aus leicht zusammenstellbaren Bretterwänden über Mannshöhe mit einem großen Zeltdach überspannt. In dieser Bretterwand war kein noch so schmales Spältchen, an das sich die neugierigen Kinderaugen während der Proben und Vorstellungen nicht gedrängt hätten, und manche Püffe und Stöße gab es da zu ertragen. Am eifrigsten war dabei der kleine Pauli, ein 6-jähriges Büblein, das seiner Mutter, der verwitweten Messnerfrau, ganze Freude und Trost war. Der Pauli ging zu seinem Leidwesen noch nicht in die Schule, sondern musste, so klein er war, der Mutter doch schon im winzigen Häuschen tüchtig an die Hand gehen, denn Frau Rainer hatte von früh bis spät zu schaffen, um ihr Häuschen sauber und in Ordnung zu halten und sich und ihr Kind durchzubringen. Aber das tat der Pauli gern. Er war stolz darauf, dass ihn die Mutter ihr kleines Knechtle nannte, das ihre Stütze und Hilfe sei. Nun aber, seit der Zirkus da war, hielt es ihn gar nicht mehr daheim, und die Mutter musste sich oft in ihrer Arbeit unterbrechen, wenn er auf ganze Stunde verschwand, statt ihr im Gärtlein beim Jäten zu helfen oder beim Reinmachen vom Hasenstall. Dann stand er richtig wieder auf dem Platz hinter dem Apothekershaus, wie gebannt am Bretterzaun, und hatte alles um sich her vergessen, während drinnen im Zirkus eine Probe oder gar eine Vorstellung stattfand. Dann konnte die Mutter sagen: »Aber Pauli, Pauli, du weißt doch, dass ich nicht mag, wenn du mir so herumvagabundierst. Abends vollends, da gehört so ein kleines Büble ins Bett, und morgens, weißt du, da brauche ich dich daheim. Dein Vater, der ist jetzt beim lieben Gott droben. Er hat mir vor dem Sterben noch auf die Seele gebunden, ich soll dich recht schaffen und fleißig erziehen. Was würde der dazu sagen?« »Mutter, Mutterle«, sagt dann der Pauli jedes Mal, »ist's halt gar zu schön, und immer so zugucken möchte man. Und ein Moor ist da, ein richtiger schwarzer Moor aus Afrika. Weißt, Mutterle, der ist so grausig schön, sag ich dir.« »Wenn ich nicht wüsst, dass er nicht heraus kann, Mutterle, ich tät mich zu Tode fürchten vor dem. Und so wunderschöne Purzelbäume tut er machen, gewiss 20 nacheinander. Und guck nur selber mal hinein, Mutterle. Wenn ich groß bin, werd ich auch ein Zirkusmann. Sollst sehen, einer, der reitet.« Aber davon wollte die Mutter nichts hören. Und erst die Base Juliane, die sagte ganz ärgerlich: Wenn die Zirkusbagage nur wieder fort wäre, meinetwegen dort, wo der Pfeffer wächst. Wie nett gescheit sind ja all die Kinder bei uns. Der Schulmeister sagt auch. Guck nur, Paule, was für einen bösen Husten du dir da draußen geholt hast. Wie du vorgestern wieder mal so lang im ärgsten Regen da draußen gestanden bist. Pass nur auf, dass dich der Zirkusmoor nicht mal erwischt. Der soll die kleinen Kinder holen, um Fleischküchle daraus zu machen. Der frisst dich noch, sollst mal sehen. Das war nicht schön von der Base, denn sie wusste, dass der Pauli ein gar furchtsames, scheues Büblein war, das von den anderen im Dorfe der Angstnickel genannt wurde. Die Mutter hatte ihn an diesem Abend schon ganz früh ins Bett gesteckt, damit er ihr ja nicht entwische, denn er hatte glühheiße Bäcklein, trotzdem ihn fror, und da er sich wie ein ganz kleiner Bub im Dunkeln fürchtete, war die Base bei ihm geblieben, solange die Mutter noch geschwind zum Bäcker ging. Und nun machte ihm die Base auch noch solche Angst mit dem Moor, vor dem es ihm ohnehin etwas gruselte, weil er so schwarz war. »Deine Mutter kommt jetzt gleich«, sagte die Base. »Ich muss jetzt heim.« Und sie ging wirklich, obschon sie der Pauli himmelhoch bat, doch da zu bleiben. Draußen schloss sie die Türe ab und legte den Schlüssel unter die Strohmatte. Den Pauli aber überfiel, als sie gegangen war, eine wahre Todesangst. Immer wieder musste er denken, »Jetzt kommt er, der fürchterliche schwarze Mann mit den blegenden Zähnen und den rollenden Augen, und hackt mich zu Fleischknöpfle. Den Schlüssel wird er schon finden. Und dann...« Das arme Büblein schrie vor Schreck ganz laut auf und sprang in seiner Angst aus dem Bett, als es jetzt gar Schritte draußen hörte, um sich im großen Kleiderschrank in der Zimmerecke zu verstecken. Es war aber die Mutter, die heimkam, und sie fand ihr Büblein zitternd vor Angst und Kälte im Schrank, von woher sein ängstliches Wimmern kam. Ernstlich krank wurde es aber glücklicherweise nicht. Nach 2 Tagen konnte es schon wieder an die Luft gehen, aber die Furcht vor dem fürchterlichen Schreckgespenst, dem Moor, hatte sich in seinem Herzlein festgesetzt und war aus diesem nicht herauszubringen. Er machte einen großen Umweg, als ihn seine Mutter ausschickte, um Brot zu holen, weil ihn sein Weg zum Bäcker an der Apotheke vorbeiführte, und guckte sich immer wieder scheu nach allen Seiten um, als er, den Brotlaib unter den Arm, den Rückweg antrat. »Was hast, Büble, und was guckst so furchtsam?« fragte ein Mann, der neben dem Bäckerhaus Holz zersägte. Der Pauli hatte ihn noch nie gesehen, aber er schien so freundlich und vertrauenserweckend, dass er, der Fremden gegenüber sonst sehr scheu war, sich ein Herz fasste und ganz nah herantrat. »Es ist halt bloß wegen dem Moor«, sagte er, und wieder sah er sich furchtsam um. »Ich würde sonst selber gern ein Zirkusmann, denn sie gefallen mir arg gut, weißt? Und so schöne Kleider haben sie an, und so arg lustig ist's, was sie machen. Aber der Moor!« »Was ist denn mit dem Moor?« fragte der freundliche Mann ermutigend. »Ja, weißt, ich mein halt immer, er kommt in der Nacht und holt mich. Die Bas sagt, er macht Fleischknöpfle aus mir und tut mich fressen. Sie sagt, das macht er aus bösen Kindern, ja?« »Bist du denn ein böses Kind? Du siehst mir gar nicht so aus«, meinte der Mann. »Ganz immer brav sein, das kann man nicht«, meinte der Pauli. »O Büblein, Büblein«, sagte der Mann, »was du dir nicht alles einbildest. Der Zirkusmoor ist froh, wenn man ihn hübsch in Ruhe lässt. Der tut keinem was zu leid, und die kleinen Kinder hat er lieb. Hat er doch selber 2. Der Moor?« fragte Pauli höchst erstaunt. »Wo sind denn die? Und sind sie auch so schwarz wie er? Ich habe sie noch gar nie gesehen.« »Guck, Büblein, ich will dir etwas sagen, aber du musst gut aufpassen. Du meinst, die Zirkusleute haben's so gut, weil sie immer in schönen Kleidern herumgehen und nichts schaffen müssen, sondern allerweil nur Purzelbäume schlagen, reiten, feurige Kugeln in der Luft auffangen und lauter so Sachen. Ich kann dir aber sagen, schwer haben's die armen Kerle, denn alles, was du für Spiel hältst, will gelernt sein, und Mühe und Gefahr ist auch dabei, so dass sie abends rechtschaffend müde sind und ihnen oft alle Glieder schmerzen. Wärst du kein Zirkusmann, glaub mir, ein Bäuerlein, das sein Acker pflügt und die Sonne aufgehen sieht und die Vöglein singen hört, ist viel besser dran. Und was sich so schön ansieht im Zirkus, dahinter steckt oft viel Herzweh und Leid. Aber freilich, schön aussehen tut's, und wenn du magst, schenke ich dir 2 Karten für dich und deine Mutter. Da kannst du dir all die Herrlichkeit in der Nähe anschauen, statt wie bisher durch die Bretterwand. Willst? Der Pauli wusste gar nicht, wie ihm geschah. Er und seine Mutter, die ärmsten Leute im Ort, sie sollten zu einer richtigen Vorstellung gehen dürfen, hinein in den geheimnisvollen Zirkus? Mit glänzenden Augen und ganz rot vor Freude fasste er nach des freundlichen Mannes Hand. »Oh, oh, oh«, sagte er, »das willst du? Wirklich?« Aber dann fiel ihm wieder seine Angst ein und er stammelte, »Aber der Moor, wird er mir auch ganz gewiss nichts tun?« »Oh, du Büblein, du dummer kleiner Pauli, ich zwing dich nicht in den Zirkus zu gehen, kannst meinetwegen auch draußen bleiben. Vor allem sei hübsch brav und folgsam und hilf deiner armen Mutter, so klein du auch noch bist. Das ist die Hauptsache. Sie hat's schwer, hab ich gehört. Vor dem Moor brauchst du dich aber nicht zu fürchten. Übermorgen zieht der Zirkus wieder fort. Dem Direktor geht es besser. Und jetzt muss ich gehen. Leb wohl.« Der Pauli ging ganz gedankenschwer nach Hause. Und den ganzen Tag konnte er an nichts anderes denken, als was sein neuer Freund gesagt hatte. Der Zirkus zieht wieder fort? Die Zirkusleute hätten es auch schwer? Und der Pauli solle ein braves Büblein sein und der Mutter helfen? Ja, das gab wohl zu denken. Und am nächsten Nachmittag war er wieder bei seinem neuen Freund, der beim Bäckerhaus abermals Holz hackte, und sagte, »Du, wenn der Zirkus doch fortgeht, ich und die Mutter möchten vorher gern einmal hinein. Geld? Können wir?« Und ganz beseligt kehrte er mit 2 Karten für die Abendvorstellung heim. Bebend vor Wonne und doch auch ein wenig zaghaft betrat er an der Hand seiner Mutter am Abend den zauberhaften Bretterraum. Es war herrlich, ganz unaussprechlich herrlich, ganz nah bei den Zirkusleuten zu sein und ihre wunderbaren Kunststücke zu sehen. Und dann kam der Moor. Es war dem Pauli, als suche dieser gerade ihn mit seinen blitzenden Augen, deren Weiß so hell leuchtete. Er spielte mit einer lebendigen Kreuzotter, hielt sie am Schwanz hoch in der Luft, so daß ihr Kopf, oh Graus, in seinen offenen Mund hineinging, fing fliegende Tauben mit beiden Händen in der Luft auf und schlang zum Schluss Feuer hinunter, rechtes, richtiges brennendes Feuer. Es war ganz schrecklich schön. Der Pauli saß atemlos da, wie gebannt, und immer seltsamer wurde ihm zu Sinn, und immer wieder guckte dazwischen der Moor gerade zu ihm herüber und lächelte. und dies Lächeln kam ihm bekannt vor, ganz wunderbar bekannt, so dass er auf einmal all seine Furcht vor dem schrecklichen Moor schwinden fühlte. Ja, er war gar nicht mehr schrecklich, und als er jetzt zum Abschied diese tiefe Verbeugung nach allen Seiten machte, dabei seine weißen Zähne blickte und dann ihm, dem kleinen Pauli, vertraulich zuwinkte, da mit einem Mal kam's über ihn. Der schwarze Mann da, das war sein guter neuer Freund, der Mann, der das Holz sägte und so schön und lieb mit ihm gesprochen hatte. Ja, ganz gewiss, er war's, trotz dem schwarzen Mohrengesicht und den rollenden Augen und trotz den schwarzen Mohrenhänden und dem bunten, rotgestreiften Wams und dem Goldreif am tiefschwarzen Wollenhaar. Ach, ach, ach! Ganz laut schrie der Knabe auf vor Freude und vor Staunen und vor Entzücken, so dass sich alles nach ihm umsah. Und dann drängte er sich mitten durch die Leute hindurch, ehe es seine Mutter verhindern konnte, und geradewegs auf den gefürchteten Moor zu und fasste ihn ganz vertraulich bei der schwarzen Hand. Und der Moor nahm den kleinen Pauli und hob ihn hoch, hoch in die Luft, fast so hoch wie die Kreuzotter vorher, und lachte ihn an und stellte ihn dann ganz sacht wieder auf die Erde nieder. »So, da habt ihr euer Büblein wieder«, sagte er zu Frau Reinhard, die erschreckt herbeigeeilt war und gar nicht begriff, was geschah. »Es ist ein lieber kleiner Kerl, und Sie werden, so Gott will, noch viel Freude an ihm erleben. Leb wohl, mein kleiner Freund, werd ein braver Mensch und denk daran«, es kann auch einer, der als moorschwarz angestrichen Vorstellungen gibt, kinderlieb sein. Vergiss mich nicht. Übers Jahr im Sommer komme ich vielleicht wieder. Der kleine Pauli hing sich an seinen Freund, als wolle er ihn gar nicht loslassen. Und zuletzt gab er ihm einen Kuss, was er sonst keinem Menschen tat, außer bei ganz besonderen Gelegenheiten seiner Mutter. Da lachte alles und schrie durcheinander und klatschte in die Hände. Denn Pauli hatte einen großen schwarzen Fleck davon im Gesicht bekommen, gerade auf seinem Mund. Unterwegs nach Hause aber weinte der Pauli auf dem ganzen Weg. Wenn die Zirkusleute fortzogen, so zog ja auch der Moor mit ihnen. Und als am nächsten Tage die Zirkuswagen den Ort verließen, stand er da, und winkte und winkte, bis der letzte Wagen verschwunden war. Ein paar Wochen darauf kam mit der Post eine große Schachtel. Man denke nur, an den Pauli adressiert. Das war das allererste Mal, dass er etwas mit der Post bekam. Und in der Schachtel waren wunderliche Dinge. Schokolade war da und Kuchen und Zucker und Kaffee. Und Reis und Gerste, und für die Mutter ein feines wollendes Tuch. Und auch ein prächtiger roter Ball lag dabei, der war gewiss für den Pauli. Es stand nichts dabei, aber es konnte von gar niemand anderem sein als vom Moor. Der Pauli hat ihn nicht vergessen. Alle Tage denkt er an ihn und seine Worte, und die Mutter hat viel Freude an ihrem lustigen, gehorsamen und fleißigen Büblein. So vergeht ein Tag nach dem andern. Jetzt ist's vor kurzem Christtag gewesen, aber der Pauli schaut schon wieder nach dem Frühjahr aus. Da soll er in die Schule kommen, und nach dem Frühjahr, das weiß er, da kommt der Sommer wieder und mit dem Sommer sein Freund, der Moor. Wird das eine Freude sein?